schau ich zurück, lebe in diesem verdammten Traum. Doch vergesse oft Sinn darin und die Realität, welche mich verzückt, geradezu die Luft abdrückt. Bin mal gespannt, wie es ausgeht. Bin mal gespannt, wie es ausgeht. Meine Mutter hat mir einmal gesagt, immer das Beste geben. Da hab ich mich gefragt, hat diese Welt denn dein Bestes überhaupt verdient? Was ist das Ausgangsziel? Der Weg ist